Aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 12, Vers 9. Und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt, und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Freitag, 18.45 Uhr, in der Wohnung von Privatdetektivin Jane Collins. Ja? Gleich komme ich zu dir. Wer spricht da? Und dann werde ich dich fesseln. Lass sie nicht sagen. Und dann werde ich dir die Kleider vom Leibe reißen, Jane. Du rattiges kleines Schnuckelchen, du. Bill! Du Schuft! Oh, verdammt, du hast mich erkannt! Mann, fast hätte ich's dir abgekauft. Hast du dich erschreckt? Naja, geht so. Keine Sorge, ich werde alles wieder gut machen. Jetzt bin ich aber gespannt. Hast du morgen schon was vor? Bis jetzt noch nicht. Super, dann komm doch vorbei. Es gibt was zu feiern. Was denn? Johnny! John? Der hatte doch gerade erst Geburtstag. Nicht John! Johnny! Der Schock von gerade muss tiefer sitzen, als ich gedacht habe. Ich verstehe nämlich nur Bahnhof. Johnny Connolly. Nein. Doch. Nein! Doch! Seit wann? Sheila ist in der 9. Woche. Ich krieg die Tür nicht zu. Herzlichen Glückwunsch! Danke. Dann bist du morgen dabei? Worauf du wetten kannst. Prima. John und Zuko kommen auch. Woher wisst ihr eigentlich schon, dass es ein Junge... Oh, Bill, bei mir klingelt's. Ich bin's aber nicht. Trottel. Wir sehen uns morgen, ja? Also, bis dann. Ciao. Hallo, Jane. Sandra, du bist wieder da? Seit heute Mittag. Wie war die Tournee? Anstrengend, aber es war toll. Echt, ich kann dir wieder Dinge erzählen. Willst du reinkommen? Eigentlich wollte ich dich zur Abwechslung mal einladen. Ich habe nämlich eine Flasche Moët de Chandon von meiner Tour mitgebracht. Wow, schon die zweite Einladung heute. Du hast schon was vor? Nein, nein, die andere Einladung ist für morgen. Dann komm doch rüber. Ja, sofort. Ich ziehe mir nur was Bequemeres an, okay? Prima, dann bis gleich. Jane Collins lächelte erleichtert. Eigentlich hätte sich die blondhaarige Detektivin um den Papierkram kümmern sollen, der sich schon seit einigen Wochen auf ihrem Schreibtisch stapelte. Doch der spontane Besuch ihrer Nachbarin Sandra Morin ließ sie keine Sekunde zögern, ihr Vorhaben über Bord zu werfen. Denn nun versprach der Abend doch noch lustig zu werden. Sandra war eine lebensfrohe, humorvolle junge Frau, die als Model durch halb Europa tourte und von ihren Reisen immer die unglaublichsten Geschichten mitbrachte. Gut gelaunt zog Jane sich einen Jogginganzug an, holte für alle Fälle eine Flasche Chablis aus ihrer Bar und ging zu Sandras Wohnung, die ihrer direkt gegenüber lag. Sandra? Sandra, bist du da? Sandra! Vier, fünfmal prallte die Detektivin gegen die Tür. Erst dann lösten sich mit einem lauten Krachen die Angeln aus der Wand. Jane stürzte in die Diele und blieb wie erstarrt stehen. Sandra lag auf dem Boden, die Oberarme eng an ihren Brustkorb gedrückt, die Beine fest zusammengepresst, als würde ein schrecklicher Krampf ihren ganzen Körper gepackt halten. Ihr Gesicht war schmerzverzerrt und aus ihrem Mund quoll grüner Speichel. Sandra! Sandra, was ist los? Der Tod. Er kommt. Ganz ruhig. Ich hole einen Arzt. Nein, kein Arzt. Niemand kann mir helfen. Psst, sprich nicht. Der schwarze Tod. Er wird seine Untertanen wieder erwecken. Du darfst jetzt nicht reden, Sandra. Ich werde zurückkehren. Sandra, was... Verstehst du denn nicht? Sie kommen wieder. Alle kommen sie wieder. Es wird wieder auftauchen. Sandra, wovon sprichst du? Plötzlich schien Sandras Blick durch Jane hindurchzugehen. Ihre Augen wurden glasig und ihre Gesichtszüge entspannten sich. Jane fühlte, wie Sandra zusammensackte. Und dann bewegte sie ihre Lippen, als wolle sie Jane noch eine letzte, eine wichtige Botschaft hinterlassen. Die Detektivin beugte sich vor und hielt ihr Ohr dicht an den Mund der Sterbenden. Und dann vernahm Jane das Wort, mit dem Sandra Morin ihr Leben aushauchte. Atlantis. Atlantis. und war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Freitag, 19.30 Uhr, in der Wohnung von Sandra Moran. Also, wenn mich nicht alles täuscht, dann ist die Frau an einem Herzschlag gestorben. Und der grüne Schaum auf den Lippen? Tja, offensichtlich etwas Gallenflüssigkeit. Aber ich werde die Leiche noch heute Abend obduzieren, um ganz sicher zu gehen. Bekomme ich den Bericht? Natürlich, Mr. Sinclair. Danke, Doc. Wir sehen uns später. John, das hier war nie im Leben ein normaler Herzschlag. Nicht bei Sandra, sie war kerngesund. Außerdem hat sie vom schwarzen Tod gesprochen. Was meinst du, warum ich so schnell hierher gekommen bin? Kanntest du sie gut? Was heißt gut? Wir haben einige Abende zusammen verbracht. Was war sie für ein Typ? War sie labil oder depressiv? Überhaupt nicht. Sie stand mitten im Leben, war überaus fröhlich. Warum fragst du? Weil über den schwarzen Tod eigentlich nur Eingeweihte etwas wissen können. Du meinst, sie war besessen? Möglich. Glaube ich nicht. Ich weiß, wie Besessene aussehen. John? Hm? Du guckst den Teppich so böse an, dass er gleich seine Farbe verliert. Den Teppich? Ach, nein, nein, ich denk nur angestrengt nach. Darf man erfahren, worüber? Naja, es klingt zwar ziemlich fantastisch, aber Sandra sagte, der schwarze Tod wollte seine Untertanen wieder erwecken. Ja? Und im gleichen Atemzug, dass die Einwohner von Atlantis zurückkehren würden. Oh, warte. Verstehst du jetzt, was ich meine? Du glaubst also, dass demnächst ein ganzer Erdteil voller Dämonen aus dem Meer kommen könnte? Und wenn es so wäre? Dann melde ich mich freiwillig zur ersten bemannten Mars-Mission. Ich fürchte, dass wir dem schwarzen Tod so leicht nicht davonkommen. Ist er denn so mächtig? Mächtig? Jane, ich dachte, im Spessart das Ende der Welt sei gekommen. Naja. Das ist kein Scherz. Der schwarze Tod ist eine Urgewalt. Okay, aber viel tun können wir im Moment auch nicht. In jedem Fall sollten wir Sandras Leiche überwachen. Ich werde Zuko fragen. Gut. Und ich werde der Modelagentur, für die Sandra arbeitete, einen Besuch abstatten. Es ist noch relativ früh. Ich gehe gleich hin. Rufst du mich noch an? Klar. Bis spätestens 11. Okay, aber sei vorsichtig. Dass ausgerechnet deine Nachbarin mit dem schwarzen Tod zu tun gehabt haben soll, ist garantiert mehr als nur ein seltsamer Zufall. Ich bin schon vorsichtig, Papi. Ich war mehr als beunruhigt. Es war noch keine Woche her, da hatte ich erlebt, wie der schwarze Tod aus einem unterirdischen Gewölbe ausgebrochen und geflohen war. Dieser Superdämon war mein neuer Erzfeind, aber wie gefährlich er war, hatte ich bis jetzt nicht ahnen können. War er tatsächlich in der Lage, den sagenumwobenen, versunkenen Kontinent Atlantis wieder auftauchen zu lassen? Konnte ein Dämon über solch eine Macht verfügen? Zum ersten Mal überhaupt beschlich mich das schreckliche Gefühl, dass der ewige Kampf zwischen Gut und Böse schon bald in einer alles entscheidenden Schlacht gipfeln könnte und dass ich nicht auf der Gewinnerseite stehen würde. Freitag, 20.10 Uhr, Bond Street. Das Haus, in dem sich die Agentur befand, lag abseits der von Vergnügungssüchtigen und Touristen überquellenden Oxford Street in einer relativ ruhigen Seitenstraße. Es war ein altes, mit Stuck überladenes Gebäude, das auf Jane einen ziemlich verwahrlosten Eindruck machte. Unter einem kleinen Messingschild, in das der Name der Agentur eingraviert war, fand Jane eine Klingel. Ja, bitte? Mein Name ist Jane Collins. Ich bin Privatdetektivin und eine Bekannte von Sandra Moran. Ja? Ich befürchte, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Darf ich reinkommen? Einen Moment, bitte. Die Detektivin betrat das Treppenhaus und ging eine schlecht beleuchtete Steintreppe hinauf in die erste Etage, wo bereits eine ältere, grell geschminkte Dame in der Tür stand und auf sie wartete. Die kleine, dunkelhaarige Frau, deren Falten ebenso dick wie ungeschickt mit allerhand Kosmetik überdeckt worden waren, lächelte Jane freundlich an. Verzeihen Sie, ich heiße Marga. Guten Tag. Was ist denn mit Sandra? Und sie ist tot. Was? Ja, offenbar ein Herzanfall. Aber Kind, das ist ja furchtbar. Sandra ist doch heute erst von einer Tour zurückgekommen. Ja, richtig. Darf ich Ihnen einige Fragen zu dieser Tournee stellen? Selbstverständlich, kommen Sie rein. Danke. Sind Sie alleine hier? Nein, mein Chef Mr. Azarin arbeitet noch. Sie werden ihn kennenlernen. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Also, was möchten Sie wissen? Kurz bevor Sandra starb, sprach sie davon, dass sie wiederkommen würde. Ach was? Ja. Und sie redete von Atlantis. Dem versunkenen Kontinent? Vermutlich. Hatte die Tournee vielleicht irgendetwas mit dem Thema Atlantis zu tun? So dass sie kurz vor ihrem Tod einfach nur einige Dinge durcheinander gebracht hat? Nein, nein, Mrs. Collins. Sandra hat nichts durcheinander gebracht. Sie wird tatsächlich wiederkommen. Bitte? Ich verstehe nicht. Sie werden alles erfahren, was Sie wissen wollen. Und zwar noch, bevor wir dich zur Hölle schicken, du kleines Miststück. Noch ehe Jane reagieren konnte, fühlte sie den kalten Lauf einer 41er Jericho in ihrem Nacken. Dann hörte sie hinter sich das gemeine Lachen eines Mannes. Sie war wie eine blutige Anfängerin in eine Falle getappt. Sie haben es uns ja richtig leicht gemacht, Mrs. Collins. Mr. Azarin nehme ich an. Ganz richtig. Marga, leg unserem Gast doch bitte die Handschellen an, ja? Mit Vergnügen. Eine falsche Bewegung, Jane. Und dein hübsches Gesicht verteilt sich über den Tisch. Keine Sorge. Eine Leiche am Abend sollte reichen, nicht? Leiche? Sagen Sie, ist jemand gestorben? Was haben Sie bei Sandra benutzt? Arsen? Alkaloide? Wenn Sie wüssten. Los, aufstehen und umdrehen. Jane erhob sich und blickte in ein hartes, asketisches Gesicht mit getönter Hautfarbe. Azarin war kein Europäer, stammte vermutlich aus Indien. Er war elegant gekleidet, trug einen dunklen Brioni-Anzug, ein helles Hemd, dazu eine ausgesuchte Seidenkrawatte. Mit einem kalten Lächeln musterte er die wehrlose Detektivin. Eigentlich schade um Sie. Was soll das alles? Wollen Sie mich töten? Ja, bald. Warum? Um Ihrem Freund, dem Geisterjäger, einen kleinen Denkzettel zu verpassen, Mrs. Collins. Er hat unseren Meister zum Teil empfindlich gestört. Und so etwas macht man nicht ungestraft. Ah, Sie meinen den schwarzen Tod? Sie werden ihn bald kennenlernen. Und was hat Sandra mit all dem zu tun? Geduld. Bald wissen Sie mehr, als Ihnen lieb ist. Marga, geh doch bitte vor und führe Mrs. Collins in unser kleines Versteck, ja? Jane folgte der Frau und hörte die schweren Fußschritte Azarins hinter sich. Sie hatte keine Chance zu entkommen. Widerstandslos ließ sie sich in ein Treppenhaus auf der Rückseite des Gebäudes bringen. Eine schmale Wendeltreppe führte die drei hinab zu einem breiten Kellergang, an dessen Ende eine massive Stahltür in die Wand eingelassen war. Marga schloss auf. Und noch ehe Jane richtig erkannte, was sich hinter der Tür befand, beförderte sie ein brutaler Stoß in den kleinen Raum. Sofort knallte die Tür hinter ihr wieder ins Schloss. Jane war gefangen, eingesperrt mit einem schaurigen Inventar. An der ihr gegenüberliegenden Wand standen, jeder auf einem kniehohen Tisch fixiert, drei offene Särge. Zwei von ihnen waren leer. In dem dritten lag die Leiche einer bildschönen jungen Frau. Jane trat näher an die Tote heran und beugte sich über sie. Das Mädchen war ihr völlig unbekannt. War sie eine der Nachfahren von Atlantis? Gehörte sie derselben Gruppe an wie Sandra Moran? Lag vor ihr vielleicht sogar eine... Jane kam nicht mehr dazu, ihren Gedanken zu Ende zu führen. Eiskalte Finger waren aus dem Sarg geschossen und hatten sich um Janes Handgelenk gelegt. Die Tote öffnete ihre Augen, blickte Jane an. Dann legte sich ein Lächeln auf die Lippen der Leiche, die sich langsam, fast würdevoll aus ihrem Sarg erhob und sich der Detektivin zuwandte. Jane konnte sich nicht aus dem eisernen Griff befreien und so musste sie wehrlos zusehen, wie die Tote einen Arm um sie legte, um sie an ihren eisigen Körper zu drücken. Dann hörte sie eine Stimme dicht an ihrem Ohr. Willkommen, Schwester. Unser Reich wartet schon auf uns. Samstag, 0:04 Uhr, Bond Street. Ich war in großer Sorge um meine Freundin, denn der vereinbarte Anruf um 11 war ausgeblieben und weder in ihrer Wohnung noch mobil war Jane zu erreichen. Irgendetwas war passiert, das spürte ich. Also schnappte ich mir meinen Freund und Partner Soko und fuhr zur Agentur. Wir hatten Glück. Obwohl es schon nach Mitternacht war, wurde uns geöffnet. Auf der ersten Etage begrüßte uns eine, sagen wir, illustre alte Frau, die uns etwas verwundert ansah. Ja, bitte? Mein Name ist Oberinspektor John Sinclair. Das ist mein Partner, Mr. Soko. Marga, mein Name. Geht es wieder um Sandra? Ja, woher wissen Sie? Ja, also, heute Abend, so gegen 8, da war schon jemand hier, eine junge Frau. Blondhaarig, schlank? Ja, genau. Sie war Privatdetektivin und wollte allerhand über Sandra und ihre Arbeit erfahren. Was genau? Ach, es ist ja so furchtbar, was mit der jungen Sandra geschehen ist. Die Detektivin, ich glaube, sie hieß Mrs. Collins oder so, erzählte, dass Sandra an einem Herzversagen gestorben sei. Und dann wollte sie wissen, ob unsere Mädchen Drogen nehmen. Denken Sie nur. In unserer Agentur. Ja, ja, schon gut. Ist sie dann wieder gegangen? Ja, sie schien gar nicht glücklich mit meinen Antworten gewesen zu sein. Sie meinte zum Schluss, dass sie sich wohl in Sandras Wohnung noch mal umsehen müsse. Verstehe. Wollen Sie da nicht reinkommen? Nein, nein, vielen Dank. Wir müssen weiter. Sie haben uns sehr geholfen. Stimmt denn etwas mit der Detektivin nicht? Doch, doch, alles in Ordnung. Auf Wiedersehen. Die beiden Männer drehten sich um und verließen das Haus. Marga wartete noch, bis das Geräusch der zufallenden Eingangstür von unten durch das Treppenhaus drang. Dann legte sich ein wissendes, abgrundtief böses Lächeln über ihre Lippen. Samstag, 0:56 Uhr, Scotland Yard. Ja? John Soko, endlich! Es ging leider nicht schneller, Sir James. Und, was haben Sie erfahren? Leider nicht viel. Die Agentur scheint harmlos zu sein. Jane war offensichtlich dort, ist dann aber wieder gegangen. Wissen Sie wohin? Man sagte uns, dass Jane nochmal zurück in die Wohnung von Sandra Moran wollte, aber da waren wir. Nichts! Verdammt! Wenn wir Jane bis morgen nicht gefunden haben, werde ich mir die Agentur nochmal genauer ansehen. In Ordnung. Bis dahin müsste der Durchsuchungsbefehl hier sein. Außerdem habe ich eine verdeckte Suchaktion in die Wege geleitet. Ab 2 Uhr wird jeder Streifenpolizist in London nach Jane Ausschau halten. Mehr kann ich nicht tun. Danke, Sir. Ist der Bericht des Arztes eigentlich schon eingetroffen? Ja, hier. Dr. Davis meint, es war eindeutig Herzversagen. Hat er die Leiche schon wegbringen lassen? Ja, sie wird gerade auf den Friedhof in Whitechapel überführt. Ich schätze, sie wird innerhalb der nächsten Stunde dort eintreffen. Dann werde ich sofort losfahren und Totenwache halten. Mach das. Ich werde nebenan in meinem Büro warten. Hoffen wir, dass Jane nicht zugestoßen ist. Ah, ihr beide habt euch schon bekannt gemacht. Sie soll wegsehen. Sie soll wegsehen! Oh, Karin. Du solltest unserem Gast doch keine Angst machen. Jane Collins' Herz raste. Die Untote hatte von ihr gelassen, kaum dass sie gespürt hatte, dass Jane warm und somit keine Wiedergängerin war. Dann hatte sie sich vor ihrem Sarg aufgebaut wie zu einer Wache und starrte die Detektivin nun schon seit über 4 Stunden unablässig mit ihren kalten, leblosen Augen an. Jane kauerte wie ein in die Enge getriebenes Tier in der hinteren Ecke des schmutzigen Verlies, als wolle sie vor dem bohrenden, apodiktischen Blick zurückweichen wie vor einem glühenden Eisen. Sie glaubte, ihren Verstand zu verlieren, wenn diese Augen sie weiter beobachteten. Diese toten, ausdruckslosen Augen. Karin, meine Liebe, lass die Frau in Ruhe. Hier ist Besuch für dich. Deine Schwester Franka ist eingetroffen. Azarin trat zur Seite und hinter ihm tauchte ein weiteres, leichenblasses Mädchen auf, das wie an unsichtbaren Fäden gezogen auf Karin zuschritt. Die Untote wandte nun endlich den Blick von Jane und umarmte den unheilvollen Gast beinahe zärtlich. Einige Minuten dauerte das gespenstische Ritual, dann lösten sich die beiden Frauen voneinander und gingen mit bizarren, mechanischen Bewegungen zu den Särgen. Ja, meine Schwestern, legt euch schlafen. Ihr braucht eure Kraft, denn schon bald werden wir von hier fortgehen. Was soll das alles? Was sind das für Wesen? Wesen? Ich denke, sie sollten unseren beiden Schönheiten ein wenig mehr Respekt entgegenbringen. In ihren Adern fließt das Blut einer sehr alten Rasse. Sie gehören zu den wenigen Nachfahren eines längst vergessenen Volkes, den Atlantern. Sie wollen mir allen Ernstes erzählen, dass Atlantis existiert? Oh nein. Atlantis ist untergegangen, jedenfalls das meiste davon. Aber es gibt Überlebende, viele Seelen. Und sie warten schon seit einer Ewigkeit auf jemand, der mächtig genug ist, sie aus ihrem Gefängnis zu befreien. Und dieser jemand ist der Schwarze Tod? Oh, Sie wissen Bescheid. Jetzt, wo er aus den Tiefen der Verdammnis zurück ist, wird er das Ritual durchführen, um eine ganze Armee ihm treu dienender Atlanter auf die Erde zu holen. Gemeinsam werden sie euch Menschen knechten. Und ich werde an ihrer Seite herrschen. Aber Sie sind doch selbst ein Mensch. Nein, ich bin mehr. Aber das werden Sie noch früh genug feststellen. Für wen ist der letzte Sarg? Für mich? Nein, ich fürchte, er wird leer bleiben. Unsere dritte Schwester werden wir auf dem Weg einsammeln. Auf dem Weg? Wohin? Lassen Sie sich überraschen. Noch vor dem Morgengrauen werden Sie es erfahren. Dann haben Sie es wohl plötzlich sehr eilig, was? Ist John Ihnen vielleicht schon auf die Schliche gekommen? Ihr Freund war schon hier und ist nichts ahnend wieder gegangen. Sie lügen. Gute Nacht, Mrs. Collins. Nein, warten Sie. Lassen Sie mich nicht allein hier. Nein! Satan wird die töten, die du liebst. Der Meister wird kommen. Er ist älter als der Satan. Ein Rächer oder Überdämon wird hier in Europa Fuß fassen. Und er ist stärker als du. Ich weiß ja nicht, ob Sie ruhig schlafen können, wenn sich jemand, der Ihnen nahe steht, in Lebensgefahr befindet. Ich für meinen Teil konnte es nicht. Und irgendwie war ich sogar froh, als das Telefon klingelte und mich davon abhielt, wieder über meinem Schreibtisch einzunicken und in den nächsten Albtraum zu fallen. Ja, Sinclair? John, hast du geschlafen? So ähnlich. Dann werd mal lieber wach. Wie viel Uhr ist es denn? 16:30. Stehst du immer noch vor der Leichenhalle? Ja, und ich kann durch ein Fenster den Sarg sehen. Hier scheint sich was zu tun, John. Was denn? Also, entweder ist in der Halle ein irrer Durchzug, oder unsere Tote hat gerade den Sargdeckel runtergeschmissen. Sie ist aus dem Sarg gestiegen? Nein, sie liegt noch drin. Gut, bleib am Ball, ich werde sofort zu dir kommen. Nein, John, es ist besser, du bleibst beim Yard. Wieso? Die Tote wird nicht alleine durch London spazieren. Ich denke, man wird sie abholen. Und wenn hier ein Auto auftaucht, kannst du das Kennzeichen überprüfen. Zuko, du bist ein Genie. Das liegt nur an meinen Vitaminpräparaten. Egal, was du nimmst, ich nehme es ab jetzt auch. Okay, John, der Tanz beginnt. Sandra bewegt sich, bleib dran. In Ordnung. Geschmeidig wie ein Tiger schlich Zuko von der Halle weg, versteckte sich hinter einem Gebüsch und beobachtete die Tür. Für einige Sekunden tat sich nichts. Dann wurde die Klinke von innen langsam heruntergedrückt. Knarrend öffnete sich der Eingang der Leichenhalle und dann trat, die Arme wie bei einer Schlafwandlerin ausgestreckt, die nur mit einem langen Leichenhemd bekleidete Sandra Moran hinaus in die Nacht. Langsam, mit unsicheren Schritten ging die Untote auf das Friedhofstor zu, öffnete es und lief weiter bis zur Straße. Und dann, als hätte Satan persönlich einen seiner theatralischen Auftritte inszeniert, durchschnitten die Scheinwerfer einer schwarz lackierten siebentürigen Stretch-Limousine die Dunkelheit. Zuko hatte genug gesehen. Er hastete geduckt zur Hinterseite der Leichenhalle, wo seine Harley aufgebockt auf ihn wartete. Er rückte sein Headset zurecht und setzte seinen Helm auf. John, bist du noch da? Ja, Zuko. Es ist genau, wie ich vermutet habe. Ein Luxusschlitten hat Sandra abgeholt. Hast du das Kennzeichen gesehen? Moment, ich klebe den gleich am Auspuff. Was ist, Zuko? Ich fahre gerade auf die Straße. Ich kann die Rücklichter des Wagens schon sehen. Er fährt nicht schnell. Ich hole auf. Das Nummernschild, Zuko. Ja, warte. Londoner Kennzeichen. Nummer 6328. Die letzte Zahl ist schwer zu lesen, eine 8 oder 9. Das haben wir gleich. Beeil dich, John, der Wagen wird schneller. Ich werd verrückt, der Schlitten gehört zur Künstleragentur. Dann fahr du zu dem Laden. Ich bleibe... Oh mein Gott. Was ist? Ich kann Jane durch die Heckscheibe sehen. Sie hat... Die Verbindung zu Zuko war unterbrochen. Sofort schickte ich mehrere Streifenwagen los, die die Straßen vom Whitechapel-Friedhof bis zur Holborn Station nach meinem chinesischen Freund absuchen sollten. Ich selbst konnte mich an der Suche nicht beteiligen. Die Zeit rannte mir davon. Zuko hatte Jane in der Limousine gesehen und ich vermutete, dass der Wagen auf dem Weg zurück zur Agentur war. Wie ein Henker raste ich zu dem alten Gebäude, parkte meinen Bentley in der zweiten Reihe und hastete zur Eingangstür. Na los, macht schon auf. Ja, bitte? Polizei, machen Sie sofort die Tür auf! Hey, haben Sie nicht gehört? Ich sagte, machen Sie sofort... Die Druckwelle der Explosion sprengte die Eingangstür förmlich aus den Angeln. Ich wurde zurückgeschleudert, konnte mich nicht mehr fangen und prallte hart auf meine linke Schulter. Doch ich ignorierte den Schmerz, rollte mich ab und kam wieder auf die Beine. Aus dem Eingang drang Rauch. Feuer loderte im ersten Stock. Ohne lange nachzudenken, hielt ich mir ein Taschentuch vor den Mund und rannte in das Treppenhaus. Und dort entdeckte ich den entsetzlich zugerichteten Körper von Marga, verkrümmt auf der Treppe liegend. Ich kniete mich neben die tödlich verletzte Frau und sah, dass sie immer noch atmete. Marga! Sind alle Beweise vernichtet? Die sterbende Frau suchte meinen Blick, aber ihre Augen konnten nichts mehr sehen. Sie hielt mich für jemand anderen. Habe ich es geschafft? Ja. Es ist alles verbrannt. Die Bombe ist zu früh explodiert. Es wird alles gut, Marga. Hast du ihn denn vernichtet? Wen, Marga? Kyriakis. Nein, noch nicht. Aber warum denn nicht? Wir wissen nicht, wo er ist. Ist er denn nicht mehr in Athen? Nein, da ist er nicht mehr. Dann musst du ihn suchen und töten. Er ist der Einzige, der unsere Sache auch aufhalten kann. Du musst... Plötzlich hörte sie auf zu sprechen und ihr Blick wurde ausdruckslos. Marga war tot. Ich blickte die Treppe hinauf. Die erste Etage brannte lichterloh. Es hatte keinen Zweck, hier weiter zu suchen. Also verließ ich das Gebäude, benachrichtigte die Feuerwehr und fuhr zu Scotland Yard. Samstag, 6.38 Uhr, Scotland Yard, Büro von Sir James Powell. Guten Morgen, Sir James. John, Herrje, wo waren Sie nur? Gleich, Sir James. Ich muss zuerst herausfinden, was mit Zuko ist. Zuko geht es gut. Er sitzt unten bei Dr. Davis und macht schon wieder Witze. Puh, endlich mal eine gute Nachricht. Was war denn los? Die Limousine hatte plötzlich eine Vollbremsung gemacht. Zuko konnte nicht mehr ausweichen und ist ins Heck gerast. Hat aber nur ein paar Schrammen abbekommen. Auch eine Art, jemanden abzuhängen? Tja, der Wagen ist über alle Berge. Aber die Suchaktion läuft auf Hochtouren. Bis jetzt ist Jane an keinem Bahnhof und an keinem Hafen in London aufgetaucht. Wenn sie London verlassen hat, dann mit dem Auto oder dem Flugzeug. Dem Flugzeug? In der Nacht sind zwei Privatmaschinen von Gatwick gestartet. Die eine flog Richtung Wales, die andere nach Athen. Athen? Sagt Ihnen das etwas? Ja, Sie wissen von der Agentur? Natürlich. Diese Marga ist bei der Explosion umgekommen, aber noch vor ihrem Tod hat sie einen gewissen Kyriakis aus Athen erwähnt. Ein Dämon? Eher das Gegenteil. Sie sagte, Kyriakis müsse unbedingt vernichtet werden. Oh, dann haben wir vielleicht einen natürlichen Verbündeten. Moment schon. Ja? Ja. Wo? Ah, verstehe. Danke. Was ist, Sir? Die Privatmaschine ist kurz vor Athen vom Radar verschwunden. Was? Sie muss irgendwo bei Dekilia runtergegangen sein. Das könnte bedeuten, dass das Flugzeug abgestürzt ist, oder... Oder dass Verbrecher an Bord waren, die mit ihrer Fracht untertauchen wollten. Jane! Ja, möglich. Dann muss ich sofort nach Athen. Aber was ist, wenn dieser Kyriakis... Kyriakis ist die einzige Spur, die wir im Moment haben. Sir, der schwarze Tod hat mit der Sache zu tun. Keiner von uns weiß, wozu dieser Dämon fähig ist. Wir dürfen nicht tatenlos rumsitzen und abwarten, bis er wieder zuschlägt. In Ordnung, John. Vielleicht haben Sie recht. Ich kenne den griechischen Innenminister. Er ist mir noch ein, zwei Gefallen schuldig. Sie fliegen mit Zuko und ich werde in der Zwischenzeit versuchen, mehr über Kyriakis zu erfahren. Wir nehmen die nächste Maschine. Nein, das dauert zu lange. Ich besorge Ihnen einen Kurier. Danke, Sir. Und John? Ja? Denken Sie an Ihre eigenen Worte. Der schwarze Tod ist gefährlich. Passen Sie auf sich auf. Verlassen Sie sich auf mich, Sir James. Mr. Sinclair und Mr. Zuko? Ja. Ja. Willkommen in Griechenland. Mein Name ist Commander Marco Casala. Bitte folgen Sie mir in mein Büro. Hier entlang, mein Herr. Bitte, setzen Sie sich. Vielen Dank. Der Innenminister hat sich vor Ihrer Ankunft persönlich mit mir in Verbindung gesetzt. Ich wurde dazu angehalten, Sie bei Ihren Ermittlungen zu unterstützen. Das ist sehr freundlich. Sie sind nach Athen gekommen, um mit einem gewissen Kyriakis zu sprechen? Ja. Nun, es gibt hunderte Kyriakis in Athen. Oh. Ich weiß natürlich, dass Sie als Vertreter der englischen Krone nicht über Ihren Auftrag sprechen müssen, aber... Nein, nein, schon gut. Es wird uns beiden helfen, wenn Sie eingeweiht sind. Danke für Ihr Verständnis. Ja, also, eine Frau ist aus London entführt worden. Wir haben Anlass zur Hoffnung, dass dieser Kyriakis den oder die Entführer kennt. Wie kommen Sie darauf? Die Entführer und Kyriakis haben offensichtlich beide etwas mit Magie und Voodoo zu tun. Ach, eine Sekte? Ja, so ähnlich. Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen nicht mehr sagen kann. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich schätze Ihre Aufrichtigkeit. Wir haben die Personen auf der Liste schon nach ihren Auffälligkeiten sortiert. Moment. Hier. In der Altstadt wohnt tatsächlich ein Kyriakis, von dem behauptet wird, er sei ein Zauberer. Haben Sie seine Adresse? Ja. Soll ich ihn herbringen lassen? Nein, mit Ihrem Einverständnis möchten wir jedes Aufsehen vermeiden. Ist es möglich, dass mein Kollege und ich ihn zunächst in Zivil besuchen? Auf die Art ersparen wir Ihnen unnötige Arbeit. Einverstanden. Mein Kollege wird Sie hinfahren. Sie sind sehr freundlich. Unterrichten Sie mich, wenn Ihr Fall aufgeklärt wurde? Schließlich hätte ich ja meinen Teil dazu beigetragen. Commander, wenn wir Erfolg haben, lade ich Sie persönlich nach London ins Hilton ein. Samstag, 15.12 Uhr, Ägäis, 45 Kilometer südlich von Athen. Die Gischt der Bugwelle spritzte über die flachen Aufbauten des Bootes und perlte in tausenden von blitzenden Tropfen gegen das Sichtfenster. Schon seit einer halben Stunde steuerte Azarin das Boot über die See. Jane Collins saß an Händen und Füßen mit Stricken gefesselt auf der Sitzbank im Heck, während die untoten Mädchen starr vor ihr standen und hinaus auf das Wasser sahen, als würden sie angestrengt nach etwas suchen. Plötzlich verlangsamte Azarin. Ein kleines, felsiges Eiland war am Horizont aufgetaucht. Da hinten ist es, Mrs. Collins. Was ist da hinten? Delos, die Insel, das Verbindungsglied zwischen unserer Welt und dem versunkenen Kontinent. Hier werden Sie Ihr Schicksal finden. Azarin lenkte das Motorboot geschickt durch mehrere Riffs genau auf die kleine Insel zu, während er die Geschwindigkeit immer weiter drosselte. Schließlich ließ er es auf einem kleinen, schneeweißen Sandstreifen auslaufen und ging mit Franka an Land. Sandra und Karin lösten die Fesseln der Detektivin und hieften sie unsanft über Bord, um sie dann brüsk auf eine bräunlich schimmernde Felswand zuzuschieben. Das Gestein hatte einen mannshohen Spalt, durch den die Gruppe in einen schmalen, düsteren Gang gelangte. Die engen, kahlen Wände ragten viele Meter in die Höhe und wuchsen dort zusammen. Je weiter die fünf in die Finsternis vordrangen, desto mehr glaubte Jane, in einem riesigen Sarg gefangen zu sein. Dann plötzlich wurde es heller. Der Gang mündete in einer gewaltigen Höhle, in deren Mitte vier Statuen standen. Drei der Skulpturen glichen den untoten Frauen bis aufs Haar, während die vierte gesichtslos war. Ein schrecklicher Verdacht stieg in der Detektivin auf. Sehen Sie sich ruhig um, Mrs. Collins. Diese Höhle war einst ein Hort der schwarzen Magie. Vier mächtige Priesterinnen des Bösen hatten hier dem schwarzen Tod gedient. Doch ein Magier hatte sie zu Stein werden lassen, kurz vor dem Ende von Atlantis. Und Sie wollen diesen magischen Bann jetzt brechen? Ganz richtig. Die Nachfahren Atlantis haben endlich ihr menschliches Blut abgelegt. Sie sind gestorben, um als Kaiserinnen wiederzukehren. Dann hatte Sandra keinen Herzanfall? Natürlich nicht. Ihr Tod war nur der Beginn der Metamorphose. Es war also reiner Zufall, dass ausgerechnet ich sie gefunden habe. Was glauben Sie eigentlich? Dass Sandra bei Ihnen gegenüber eingezogen ist, war von langer Hand geplant. Wir haben ihr die Wohnung besorgt. Sandra war ein Lockvogel? Sie hat mir alles nur vorgespielt? Das ist ja das Geniale. Sie hatte keine Ahnung, wer sie in Wirklichkeit ist. Erst mit ihrem Tod kam das Wissen. Sie glauben gar nicht, wie köstlich wir uns darüber amüsiert haben, dass sie beide sich so gut verstanden. Die Geliebte des Geisterjägers befreundet mit einer Dienerin des schwarzen Todes, dem Mädchen von Atlantis. Was ist mit der vierten Statue? Na, was glauben Sie denn? Sie ist für mich? Aber ich bin doch... Keine aus Atlantis? Oh, vielleicht wird der Geist der Priesterin ja in ihren Körper eindringen, wenn wir sie ganz freundlich darum bitten. Doch, doch, das geht. Allerdings müssten Sie, sagen wir als Zeichen Ihres guten Willens, die Statue umarmen, während Sie ihr leben lassen. Sie sind ja wahnsinnig. Wahnsinnig? Wir drehen den Spieß doch nur um, Mrs. Collins. Jahrelang hat John Sinclair uns gejagt. Er hat uns verfolgt und getötet. Aber jetzt, da unser Herr hier auf Erden erschienen ist, werden wir dem Geisterjäger Schaden zufügen. Sie können nicht gewinnen. Ich bin mir sicher, dass John Ihnen bereits auf der Spur ist. Ach ja? Dann muss ich Ihnen wohl ein kleines Geheimnis verraten. Marga hat die Agentur in die Luft gesprengt. Es existiert nicht mehr der geringste Hinweis darauf, wohin wir uns verkrümelt haben. Aber Marga weiß Bescheid. John wird sie finden und... Ich habe den Zeitzünder der Bombe manipuliert. Marga dürfte in den letzten Sekunden ihres Lebens, ja, ziemlich überrascht gewesen sein. Sie haben sie ermordet? Aber Marga war ihre Helferin. Sie hat ihnen gedient. Treu bis in den Tod, ja. Aber genug jetzt. Karen? Sandra? Fesselt die Menschenfrau an die Statue. Nein! Nein, lass mich! Sandra, bitte! Sandra wird nicht auf Sie hören, aber machen Sie sich keine Sorgen. Schon bald werden Sie die Dinge mit anderen Augen sehen. Und zwar im wahrsten Sinne... des Wortes. Samstag, 15.35 Uhr, Athen, Altstadt. Hallo, jemand zu Hause? Ja, kommen Sie näher. Hey, Zuko, ich glaube, ich hab's gefunden. Das wurde aber auch Zeit. Bitte. Treten Sie näher. Die Tür stand offen und da habe ich gedacht, dass... Oh, die Tür steht immer offen für den Sohn des Lichts. Sie kennen mich? Und ob ich Sie kenne? Mein halbes Leben lang habe ich auf diesen Tag gewartet. Der kauzige alte Mann, der uns mit einem freundlichen Lächeln bedeutete, auf den schlichten, aber bequemen Sitzkissen Platz zu nehmen, schloss die Tür der baufällig anmutenden Hütte und setzte sich zu uns. Wir haben nicht viel Zeit, meine Freunde. Azarin hat die Höhle bereits erreicht. Azarin? Er ist derjenige, den ihr sucht. Er hat deine Freundin, Sohn des Lichts. Und im Moment führt er ein Ritual durch das der Kontakt zwischen unserer Welt und Atlantis hergestellt werden kann. Dann gab es diesen Kontinent tatsächlich? Oh ja. Und ich befürchte, dass seine Wiedergeburt dicht bevorsteht. Ist dieser Azarin ein Dämon? Nein, er ist ein Mensch, aber er weiß viel von der Macht der Magie. Ich habe ihn alles darüber gelehrt. Leider habe ich ihn einst an die dunklen Mächte verloren. Jetzt ist er ein Werkzeug des schwarzen Todes. Dann war er mal Ihr Schüler? Nein. Er ist mein Sohn. Ihr Sohn? Etwas Schreckliches ist geschehen. Der schwarze Tod wurde wieder entfesselt. Und wenn wir ihm nicht Einhalt gebieten, dann wird er wieder so wüten wie einst in Atlantis. Der schwarze Tod hat Atlantis vernichtet? Er war mitverantwortlich für diese größte aller Katastrophen. Er ist davon überzeugt, dass nur Terror und Gewalt dem Universum Ordnung bringen würden. Doch er konnte das, was er ausgelöst hatte, nicht mehr kontrollieren. Atlantis versank und der schwarze Tod wurde verbannt. Und jetzt will er den Kontinent wiedererwecken, um es erneut zu versuchen. Ja, aber wenn sein Diener Azarin schon beim ersten Ritual scheitert, wird dies für den schwarzen Tod die bisher größte Niederlage werden. Was können wir tun? Vor Athen im Wasser liegt eine kleine, unscheinbare Insel namens Delos. Dort versucht Azarin zurzeit, die Seelen von 4 Priesterinnen zu befreien, die im Gestein von 4 Statuen gefangen sind. Schafft er es, bilden die 4 eine Art Schlüssel zum versunkenen Kontinent. Du musst sie vernichten, bevor das Ritual vollendet ist. Wie komme ich auf die Insel? Gar nicht. Sie ist umgeben von Riffs. Wir müssen einen anderen Weg nehmen. Welchen? Im Keller meines Hauses ist ein Tor. Das Tor zu einer anderen Welt. Kaum einer kennt mein Geheimnis, denn niemand weiß, wie dieses Tor zu öffnen ist. Und dieses Tor führt nach Delos? Wenn ich die richtigen Geister anrufe, ja. Und wenn sie einen Fehler machen? Dann, meine Freunde, ist das Schicksal der Erde besiegelt. Kyriakis ging mit uns eine unscheinbare Steintreppe hinab, die in einen ebenso unauffälligen Kellerraum führte. Kaum erkennbar war ein großes, verblasstes Symbol auf den Boden gemalt, das entfernt an ein Pentagramm erinnerte und in dessen Mitte ein verdrecktes, ungeschliffenes Stück Glas eingearbeitet war. Kyriakis blickte zur Decke und breitete seine Arme aus. Seht, ihr Geister! Die Retter und Kämpfer des Lichts sind gekommen, um euch um eure Hilfe zu bitten. Nichts geschah. Suko schaute mich ungläubig an und auch mich überkamen plötzlich bohrende Zweifel. Freunde, die Geister haben mir geantwortet. Sie sind bereit, uns zu helfen. Sind Sie sicher? Ja. Wir müssen uns jetzt in die Mitte um den Stein herumstellen. Noch ein bisschen näher, ja. So. Und jetzt? Vertraue mir, Sohn des Lichts. Vertraue mir. Kyriakis nahm eine starre Haltung ein. Er schloss die Augen und begann in einer mir fremden Sprache zu murmeln. Und dann geschah es. Aus dem Glasstein schimmerte plötzlich ein seltsames Licht. Zuerst kaum wahrnehmbar, dann immer stärker, bis es den ganzen Raum in ein fluoreszierendes Blau tauchte. Auf einmal veränderten sich die Wände um uns herum. Die Konturen der Regale schienen zu zerfließen, lösten sich langsam auf. Dann hörte ich ein Geräusch. Ich schaute nach unten und sah, dass sich der Stein um ein Vielfaches ausgedehnt hatte. Was sich unter mir auftat, verschlug mir den Atem. Und dann fiel ich. Jane Collins wurde von Franka mit dem Gesicht brutal gegen den Kopf der 4. Statue gepresst, während Sandra und Karin die Arme der Detektivin um den steinernen Brustkorb legten. Als sie Janes Hände auf dem Rücken der Skulptur mit Stricken festgebunden hatten, ließen sie von ihr ab und gingen auf die anderen Statuen zu, jede zu ihrem Abbild. Und jetzt, meine Schwestern, nehmt die Priesterinnen in eure Arme, auf dass ihre erstarrten Körper euer Blut in sich aufnehmen. Die Untoten taten, was Azarin ihnen befahl. Sie umarmten ihre Ebenbilder wie ein Kind seine Eltern. Es war die groteske Parodie einer zärtlichen Begrüßung. Für einen Moment war es totenstill in der Höhle. Dann fühlte Jane plötzlich, wie sich ihre Nackenhärchen aufrichteten. Ihr war, als hätte sich die Luft um sie herum mit einer seltsamen Spannung aufgeladen. Auch Azarin spürte die Veränderung. Endlich! Es gelingt! Die magische Symbiose steht bevor! Karin war die Erste, bei der sich die unheimliche Verwandlung vollzog. Zwischen ihr und ihrem Ebenbild zuckten plötzlich winzige blaugrüne Blitze. Karin begann zu zittern, als würde ihr ganzer Leib unter Strom stehen. Und dann geschah das Unfassbare. Die Untote begann sich langsam zu verflüssigen. Ihre Haut, die darunterliegenden Knochen und Organe. Es war, als würden ihre Zellen von dem Stein regelrecht aufgesogen. Noch bevor Karin mit ihrem steinernen Pendant ganz verschmolz, drang ein gellender Schrei durch die Höhle. Kaum, dass der Schrei verhallt war, wiederholte sich das makabre Schauspiel. Erst bei Franka, dann bei Sandra. Schreit, meine Schönheiten! Genießt den Schmerz! Es ist der Schmerz eurer Wiedergeburt! Während die unheimliche Assimilation voranschritt, näherte sich Azarin dem ungedeckten Rücken der Detektivin. Aus seinem Anzug holte er ein altes Stechwerkzeug heraus, das an einen zugespitzten Schraubenzieher erinnerte. Als er Jane erreichte, hob er mit einem triumphierenden Lächeln seinen rechten Arm. Und nun, Mrs. Collins, werde ich das Ritual vollenden? Nein, bitte, bitte, ich... Keine Angst, es wird nicht wehtun. Nein! Jane ließ sich in letzter Verzweiflung einfach fallen. Zu spät. Ein beißender Schmerz durchzuckte ihre Schulter. Doch sie spürte, dass die Klinge von ihrem Schulterblatt abgerutscht war und die Statue getroffen haben musste. Aber das schleifende Geräusch von Metall auf Stein war ausgeblieben. Stattdessen erschütterte ein unmenschlicher Schrei die Höhle. Jane blickte hoch und entdeckte eine tiefe Schnittwunde in der Skulptur, aus der eine dicke, schwarze Flüssigkeit quoll. Ja, der Stein blutete. Und dann kippte die Figur nach hinten, riss Jane mit sich und zerbrach am Boden in ein Meer von Millionen kleiner Brocken. Das darf nicht wahr sein. Sie ist tot. Die Priesterin von Atlantis ist tot. Und du bist schuld daran, du mieses Stück. Ich glaube doch eher, sowas nennt man ein Eigentor, Azarin. Dafür wirst du sterben, Elend. Ich war in den Stein getaucht, fiel ohne Halt, ohne Orientierung durch einen Strudel von Zeit und Raum. Ich fürchtete schon, mein Bewusstsein zu verlieren, als ich plötzlich aus einer Art Dimensionstor stürzte und hart auf den Steinboden der Höhle prallte. Immer noch vom Schwindel gepackt, sah ich verschwommen Jane. Ein Mann kniete über ihr, Azarin, und er hatte einen messerähnlichen Gegenstand zum Stoß erhoben. Noch bevor ich nach meiner Beretta greifen konnte, lachte Azarin böse auf und stach zu. Jane! Ihr Körper sackte zusammen. Mit brutaler Deutlichkeit wurde mir klar, dass ich zu spät gekommen war. Azarin hatte Jane niedergestreckt, hatte mir durch einen feigen Mord das genommen, was ich liebte. Und dann, zum ersten Mal in meinem Leben, sah ich rot. Du verdammter Hurensohn! Du Mörder! Du dreckiger Mörder! Ich mach dich kaputt, du verdammter Dicker! Das reicht, John! Er hat genug! Das Schwein hat Jane! Jane lebt, John! Was? Sie atmet noch! Jane! Jane, Baby, bleib ganz ruhig. John, du darfst jetzt nicht sprechen. Wir müssen sie so schnell wie möglich in ein Krankenhaus. Zuko drehte sich um. Die drei Statuen, die bisher nur dagestanden hatten, bewegten sich plötzlich, kamen mit ungelenken, aber zielsicheren Schritten auf uns zu. Ich packte Jane unter beide Arme und zog sie zurück, während Zuko eine Kampfposition einnahm und auf den Angriff wartete. Doch die steinernen Wesen ließen meinen Freund einfach stehen. Sie wollten nicht zu uns. Sie wollten zu Azarin. Und sie wollten ihn töten. Nein! Nein! Schwester, bitte! Du hast versagt, Azarin! Nein! Der schwarze Tod wartet bereits auf dich! Das geweihte Silber aus meiner Beretta zerschmetterte die Schädel der Statuen. Azarin starrte fassungslos auf die Trümmer. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass der schwarze Tod ihn fallen gelassen hatte. Mit tiefster Verzweiflung in den Augen, beinahe flehend, schaute er uns an. Dann hetzte er auf seine schreckliche Stechwaffe zu, hob sie auf und bohrte sich den Stahl durch seine eigene Kehle. Azarin, nicht! Zuko, ist er? Ja, John. Er hat das bekommen, was er verdiente. Kyriakis! Er war von dem Tag an verdammt, als er sich in die Dienste der Finsternis stellte. Jane! John! Bitte! Lass mich nicht sterben! Du wirst nicht sterben, Jane. Du wirst nicht sterben. Am Strand fanden wir Azarins Boot. Während Zuko und ich Jane an Bord brachten und zudeckten, blieb Kyriakis in der Höhle und nahm Abschied von seinem Sohn. Dann stachen wir in See. Zuko jagte dem Festland mit einer Geschwindigkeit entgegen, die kaum noch zu verantworten war. Jane hatte die Augen geschlossen. Kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn. Würde die Zeit reichen, um sie zu retten? Ihre Lippen nahmen einen bläulichen Ton an. Ich fühlte ihren Puls. Er wurde immer schwächer. Ich wusste, das Leben meiner Freundin lag nun in den Händen eines anderen. So cozy in hell, wondering about the things she tells. It's so cozy in hell, wondering about the things she tells. On a scale, remove me like a headless frog. Deceived, but no one wailed. I collapse into addiction. Impressions don't exist. You're talking about a compromise. Erase me from your list. Wondering about the things she tells. It's so cozy in hell. Wondering.